schlaflos um eine Nacht, tiefgründig nachgedacht. Die Linien wurden zu schnell, was das wohl mit mir macht. Ist jetzt dann auch egal, hab somit keine Wahl. Der Zug ist längst gefahren, für mich bleibt nur die Qual. Ich quäl mich jeden Tag, ich quäl mich jede Nacht. Was willst du mir erzählen, was das Leben mit einem macht? Es ist nicht leicht, wenn man keine Sonne sieht, wenn man nicht das erreicht, was als Ausweg noch blieb. Und nichts ist wie es schien, deine Freunde lassen dich, sie lassen dich im Stich. Doch blick niemals zurück, Schmerzen und der Hass, was sich tiefer reinfrisst. Der Alltag, er bleibt trist und die Zukunft, sie ist schwarz. Ob ich mich in meinem Leben jemals freuen darf, das hab ich mich schon oft genug gefragt. Auf den Schultern diese Last, die ich mit mir rumtrag. Doch ich bleib auf meinem Weg, denn dieser dunkle Pfad, der die Finsternis erhält, hilft ein paar wenigen. Vielleicht hilft es mir am Ende auch doch selbst. Doch das Einzige, was zählt, ist, dass man mit sich im Eintag steht und niemals aufgibt. So oft schon Nein gesagt, die Sterne um Rat gefragt. Was für eine Scheiß-Tragödie, wenn man genauer hinsehen mag. Letztendlich bleibt am Schluss von der Einsamkeit ein Guss. Lasse die Gedanken fliegen und nimm den nächsten Bus. Was ist nur passiert? Diese Frage stelle ich mir. Wenn du fällst, dann steh auf und bleib nicht einfach liegen. Denn viel zu viele Dinge, die man auf der Welt so findet, die einem nur vermittelt, dass der Wille nicht mehr reicht und die Kräfte langsam schwinden. Doch lass den Kopf nicht sinken, laufe aufrecht durch dein Leben. Um die Stimmung anzuheben, braucht es nur ein Lächeln, auch wenn von einem Fremden. Es hilft auch, um zu denken, selbst in traurigen Momenten. Man sollte die Hoffnung nicht verlieren, sondern kreieren. Gedanken aus der Stirn, niedergeschrieben auf ein leeres Blatt. Trist oder grau oder farblos oder matt, ausgesprochen in einem Satz. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, denn erfüllt von dem Stolz kann man nur werden, wenn man Dinge anpackt und nicht davon träumt. Mach die Gelegenheit beim Schuss, sonst ist die Chance versäumt.